Wie weit diese Vorstellung überhaupt zu verwirklichen war, braucht uns hier nicht zu kümmern. Wichtig aber ist, dass Nasser etwas vorweisen musste, um seinen Anspruch zu begründen. Er musste Ägypten zu einem modernen, leistungsfähigen Staat machen. Ägypten muss den großen Sprung nach vorn tun. So sagte Nasser selbst. Und weiß Gott, Ägypten hatte es nötig. Es gehörte zu den ärmsten und am meisten zurückgebliebenen Ländern der Welt. Darüber konnte auch der Glanz der großen Städte und Touristenzentren nicht hinwegtäuschen. Diese Armut schien geradezu schicksalsgegeben, bedingt durch die Landesnatur. Ohne den Nil, den Vater der Gewässer, wäre Ägypten ein bedeutungsloser Wüstenstaat. Denn alles, was die 6000-jährige Geschichte dieses Landes ausmacht, hat sich allein und ausschließlich in der schmalen Flusstaloase des Nilunterlaufs abgespielt, die nicht mehr als 3% des Staates einnimmt. Alles andere ist nackte Wüste, ein Teil der Sahara. Aus dem Flugzeug sieht man es besonders deutlich. Ein schmaler grüner Schlauch üppiger Fruchtbarkeit inmitten einer wahren Mondlandschaft, scheinbar ohne jedes Leben. Doch in der grünen Oase, die der Nil dank seiner regelmäßigen Überschwemmungen aus der Wüste zaubert, gedeihen Baumwolle und alle nur denkbaren Feld- und Gartenfrüchte in verschwenderischer Fülle. Und das bei einfachsten, aber überlieferten und erprobten Anbaumethoden. Dazu kam, dass das Nilwasser Schlamm von hohem Düngewert mit sich führte. Doch die Bevölkerung wuchs und wuchs, die Feld- und Gartenflächen aber wuchsen nicht mit. Außerdem kann man sich auf den Nil nicht unbedingt verlassen. Die Hochflutwelle von Juli bis September fällt sehr unterschiedlich aus. Das Wasser wird seit Jahrtausenden mit Hilfe von einfachen Göpelwerken in Tongefäßen aus Sickerbrunnen geschöpft und in Kanälen zu den Feldern geleitet. Ein Kamel oder ein Esel treibt das Göpelwerk an und die Bauern leiten mit Hilfe von Schiebern das kostbare Nass aus dem Hauptkanal in die Bewässerungsrinnen. So war es auch auf dem Feld, das der Bauer Tarek mit seinem Sohn Ali bearbeitete. Na los! Bleib nicht stehen, faules Biest. Was ist denn das? Halt! Hey, Ali, was ist denn? Wo bleibt das Wasser? Ich weiß nicht. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich seh mal nach. Vater? Ja? Im Brunnen ist kein Wasser mehr. Die Schöpfkrüge hängen im Schlamm fest. Wir werden ein bisschen warten müssen, bis sich der Brunnen wieder gefüllt hat. Da hilft kein Warten. Der Brunnen füllt sich nicht. Wenn Allah es nicht will, füllt er sich nicht. Du meinst... Ich meine es nicht, ich sehe es. Die große Flut ist diesmal ausgeblieben. Aber dann werden wir... Ja, die restlichen Felder nicht bewässern können. Die Frucht wird verdorren. Aber das ist doch unmöglich. Willst du dich auflehnen gegen Allahs Willen? Aber es kann doch nicht Allahs Wille sein, dass wir verhungern. Wir werden nicht verhungern, Ali. Wir werden wenig ernten, aber für uns wird es reichen. In dieser Lage bot sich der große Sprung nach vorn wie etwas ganz Selbstverständliches an. Da flossen riesige Wassermengen Jahr für Jahr ungenutzt ins Meer. Und es gab Land, das auf dieses Wasser wartete, um sich aus dürrem Wüstenboden in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. Land, auf dem bei der Gunst des ägyptischen Klimas das ganze Jahr hindurch Ernte auf Ernte heranreifen konnte. Man brauchte also nur Staudämme zu bauen. Sogar nur einen Staudamm. Das Wasser des Nils kommt ja aus dem Süden, dem Sudan und dem Hochland von Abyssinien. Mit einem einzigen Staudamm in Oberägypten kann man also praktisch das ganze Nilwasser in den Griff bekommen. Ein Damm bei Aswan würde außerdem verhältnismäßig wenig kultivierbares Land unter Wasser setzen, denn der Nil hat sich dort tief eingegraben. Es wäre also nur ein Staudamm von geringer Breite nötig. Das waren die einleuchtenden Grundlagen für eine Idee, die ja nun seit einigen Jahren verwirklicht ist. Der Aswan-Staudamm, das Wunderwerk der Technik. Die Erwartungen, die man in das Bauwerk setzte, waren hoch, und das ist verständlich. Ob sie allerdings zu hoch waren, das steht auf einem anderen Blatt. Wir werden innerhalb weniger Jahre 2 Millionen Hektar Wüste in fruchtbares Ackerland verwandeln. Wir werden hunderte von neuen Fabriken errichten und in ihnen Stahl, Kunstdünger, Kunststoffe und Medikamente herstellen. Wir werden mit 30.000 Kilometern Überlandleitungen die in den Kraftwerken des Staudamms erzeugte elektrische Energie in 15.000 Bauerndörfer bringen. Wir werden das ägyptische Sozialprodukt mit Hilfe des Dammes um jährlich 2 bis 3 Milliarden Mark steigern. Der Aswan-Staudamm wurde mit sowjetischer Hilfe gebaut und nach insgesamt 11 Jahren, 1971, fertig. Doch seltsamerweise blieb die Begeisterung über das mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte Wunderwerk in Grenzen. Und 3 Jahre nach der Fertigstellung schrieb der Präsident des ägyptischen Parlaments, Sayed Marray, in der Wochenzeitung Akhbar al-Yom: Es ist endlich an der Zeit, das öffentliche Schweigen über den Aswan-Staudamm zu brechen. Ohne den Wert dieses Bauwerks grundsätzlich in Frage zu stellen, muss heute gesagt werden, dass es viel zu rasch, ohne rechte Planung und gründliche Voruntersuchung errichtet wurde, als Paradestück sowjetisch-ägyptischer Entwicklungspolitik zum Ruhme von Nassers staatsmännischer Genialität, das heißt zur Hebung seines Ansehens bei unserem Volk und in der Welt. Haben wir denn den von ihm verkündeten Nutzen aus dem Damm gezogen? Ich sage nein. Haben wir das Land urbar gemacht und bewirtschaftet, wie er es verkündete? Ich sage nein. Haben wir denn im Entferntesten den Nutzen aus der angekündigten Elektrifizierung gezogen? Ich sage nein. Ein Redakteur der Wochenzeitung Akhbar al-Yom führte daraufhin ein Gespräch mit dem Direktor des Nassasi-Entwicklungszentrums in Aswan, das ebenfalls veröffentlicht wurde. Sicher sind diese Behauptungen richtig, aber sie sind doch alle auf eine einzige Tatsache zurückzuführen. Und die ist? Man hatte erwartet, dass das Staubecken noch vor der endgültigen Fertigstellung des Damms gefüllt sein würde. Staatspräsident Nasser hatte das erwartet. Er erwartete ja immer, was Ägypten und ihm selbst nützlich erschien. Lassen wir doch einmal Staatspräsident Nasser aus dem Spiel. Diese Erwartung war auf jahrzehntelange Messungen und Beobachtungen der Wasserführung des Nils gegründet. Aber genau zu der Zeit, als wir mit dem Stau beginnen konnten und wollten, begann eine völlig unerwartete Trockenheit im Stromgebiet des oberen Nils. Wir konnten also gar nicht genug Wasser stauen, schließlich musste der Nil ja weiterfließen. Und mit dieser Möglichkeit haben Sie nicht gerechnet? Nein. Mussten Sie nicht damit rechnen? Ich will Ihnen mal was sagen. 1953 hat es in den Niederlanden eine Sturmflut gegeben, die Tausende von Menschenleben kostete. Ausgerechnet in den Niederlanden, wo man ja wirklich genug Erfahrungen mit der See hat. Wollen Sie daraus den Vorwurf ableiten, dass die niederländischen Behörden fahrlässig gehandelt und die Deiche und Dämme nicht hoch und fest genug gebaut haben? Nein, natürlich nicht. Na also. Und wann meinen Sie, wird der See seinen höchsten Pegelstand erreicht haben? Tja, das kann unter Umständen bis 1982 dauern. Natürlich, die ungewöhnliche Trockenperiode hatte niemand voraussehen können. Aber nachdem das Schweigen über das Weltwunder erst einmal gebrochen war, meldeten sich in den ägyptischen Zeitungen auch andere zu Wort. Bei der Berechnung der Verdunstungsverluste ging man davon aus, dass sich über der Wasserfläche und zwischen den Hängen, die den See seitlich begrenzen, eine Schicht mit hoher Luftfeuchtigkeit bilden würde, also ein Schutzschild gegen höhere Verdunstungsverluste. Dabei lernen doch schon die Kinder in der Schule, dass sich zwischen dem Land und einer größeren Wasserfläche Luftbewegungen bilden, die diese Schicht zerstören. Bei Tag wird also ständig ein Wind vom See her landeinwärts wehen, nachts in entgegengesetzter Richtung. Von einem Verdunstungsschutzschild kann also gar keine Rede sein. Nun, auch diese Probleme wären bei einer reichlichen Wasserführung des Nils wohl kaum in dieser krassen Form aufgetreten. In einer der Pressekonferenzen wies der Direktor des Nassasi-Entwicklungszentrums immer wieder auf diesen Umstand hin. Unser Problem ist und bleibt die geringe Wasserführung des Nils. Wir können das Wasser, das kommt, nicht einfach aufstauen, wir können es aber auch nicht einfach durchfließen lassen, um mit der Füllung auf günstigere Zeiten zu warten. Stauen wir auf, so führt der Nil unterhalb des Staudammes zu wenig Wasser. Noch immer aber sind Tausende von Bauern vom Nilwasser, das sie in der alten Art nutzen, abhängig. Außerdem hängt ja die Wasserversorgung unserer Städte vom Nilwasser ab. Lassen wir das Wasser aber einfach durchfließen, so dörren die Landflächen aus, die schon an unsere modernen Bewässerungsanlagen angeschlossen sind. Dann bleiben auch unsere Turbinen stehen, die unsere Dörfer wie die Fabriken mit Strom versorgen. Doch darf man natürlich über den enttäuschten Erwartungen nicht die in Erfüllung gegangenen übersehen. Die heutige Regierung weist immer wieder darauf hin. Obwohl erst ein Viertel des vorgesehenen Landes urbar gemacht ist und bewässert werden kann, hat sich die landwirtschaftliche Produktion Ägyptens um rund 50% erhöht. Alle Kenner Ägyptens bestätigen diese Angaben, die übrigens recht augenfällig sind. Selbst Touristen beobachten, dass ehemaliges Wüstenland heute fruchtbares Bauernland geworden ist, das von bäuerlichen Genossenschaften teilweise ganz modern bewirtschaftet wird. Aber auch die alteingesessenen Bauern profitieren von dem Wasser, das nun das ganze Jahr hindurch fließt. Ihnen stehen landwirtschaftliche Berater zur Seite. Wie oft hast du in diesem Jahr schon Tomaten geerntet, Tarek? 5-mal, Abdul. 5-mal. Und du wirst sicher noch 2-mal ernten. Ja, wenn Allah es will. Warum sollte er es nicht wollen? Aber zufrieden bist du wohl nie, Tarek. Nein. Und warum nicht? Ich hatte wohl 5 Ernten, aber die Tomaten waren klein. Ich konnte sie nicht an die Genossenschaft verkaufen. Der Markt verlangt größere und gleichmäßig gewachsene Früchte, sagte mir der Geschäftsführer. Ja und? So musste ich sie in die Konservenfabrik bringen, wo man mir einen sehr schlechten Preis gezahlt hat. Tarek, hast du deine Tomaten nicht gedüngt, so wie ich es dir erklärt habe? Nein. Früher haben wir auch nicht gedüngt. Tarek, wie fließt das Wasser im Kanal? Ganz klar. Und wie habt ihr es früher aus dem Brunnen geschöpft? Trüb und braun war es. Ja, denn es enthielt den Schlamm des Nils, der fruchtbar ist und eure Felder gedüngt hat. Und wo bleibt er jetzt, der Nilschlamm? Tja, er sinkt auf den Grund des Stausees. Und das hältst du für gut? Nein, Tarek, das halte ich nicht für gut, aber ich kann es nicht ändern. Dafür habe ich dir ja gesagt, dass du Dünger kaufen sollst. Abdul, was nützen mir 7 Ernten im Jahr, wenn ich den Gewinn für teuren Dünger ausgeben muss? Nun übertreibe nicht, Tarek. Die Regierung verkauft euch den Dünger billig. Wir hatten mit 3 Ernten ein gutes Leben. Warum soll ich mich um 7 Ernten mühen, wenn mein Leben dadurch nur härter und mühseliger wird? Ägyptische Bauern sind allen Neuerungen gegenüber misstrauisch und kaum jemals zufrieden. Tarek hatte vergessen, wie oft er früher mit seiner Familie am Rande des Verhungerns dahingelebt hatte, aber ganz Unrecht hatte er doch nicht. Trotz der riesigen Kosten blieb der große Sprung nach vorn ein bescheidener Schritt und vielleicht nicht einmal das. Und nun entstanden Nachfolgekosten, mit denen niemand gerechnet hatte. Gewiss, der Wert des Nilschlamms für die ägyptische Landwirtschaft war bekannt, doch niemand hatte jemals nachgerechnet, wie hoch er zu beziffern war. Und vielleicht war das auch gar nicht möglich. Nun machte man sich Gedanken, wie man den Schlamm wieder nutzbar machen könnte. Zunächst einmal, die Erbauer des Dammes haben mit dem Schlamm gerechnet. Sie haben einen Raum dicht an der Mauer eingeplant, in dem sich der Schlamm sammeln sollte und auch wirklich gesammelt hat. Das kann aber doch nicht immer weitergehen. Nein, dieser Faulraum hat natürlich eine Schleuse, die gelegentlich geöffnet werden kann, sodass der Schlamm in den Nil gespült wird. Das ist nur bei Hochwasser möglich, weil der Schlamm, stark verdünnt, möglichst rasch den Strom hinabgetrieben werden muss. Sonst könnte er ja alles organische Leben im Strom ersticken. Ist das Ganze nicht trotzdem unsinnig? Wieso? Der wertvolle Schlamm, von dem die ägyptische Landwirtschaft seit Jahrtausenden zehrt, soll nun ungenutzt ins Meer gespült werden? Vergessen Sie nicht, diese Idee stammt aus einer Zeit, in der man glaubte, alle Probleme mit Hilfe der modernen Technologie, in diesem Fall der Düngemittelchemie, aus der Welt schaffen zu können. Erst in den letzten Jahren sind die Probleme, die wir unter den Begriffen biologisches Gleichgewicht und Umweltschutz zusammenfassen, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. Und wie werden wir mit dem Problem des Nilschlamms fertig? Ja, das frage ich mich auch. Wäre es nicht das Beste, den Schlamm abzusaugen und in das Bewässerungskanalsystem zu leiten? Ja, etwas anderes wird uns wahrscheinlich nicht übrig bleiben. Nur, das Kanalsystem ist auf klares Wasser hin angelegt. Und das bedeutet? Klares Wasser fließt rascher. Der Schlamm setzt sich unterwegs ab. Das Gefälle unserer Kanäle ist ja sehr gering. Wahrscheinlich werden wir das ganze System erneuern müssen. Bestimmt aber müssen Druckpumpen eingebaut werden, damit das Wasser rascher fließt und sich die Kanäle sauber spülen. Im Jahre 1970 ging die folgende Meldung durch die internationale Presse. Die Sardinenschwärme bleiben aus. Schwerer Schaden für die ägyptische Fischfangflotte. Die ägyptische Fischerei ist im internationalen Vergleich nicht sehr bedeutend, spielt aber für die Wirtschaft des Landes eine wichtige Rolle. Das gilt besonders für den Sardinenfang vor der Delta-Mündung des Nils. Jährlich 20.000 Tonnen davon werden im Land zu Konserven verarbeitet. Dazu kommen die anderen Fische, die den Sardinenschwärmen folgen. In diesem Jahr blieben die Fischschwärme aus. Niemand weiß warum. Heute weiß man es. Auch daran ist der Aswan-Damm schuld. Mit dem Nilschlamm gelangten Algen und tierische Kleinlebewesen ins Meer, die den Sardinen Nahrung boten. Nach dem Bau des Dammes bleiben die Schlammmassen aus. Damit ist den Sardinen die Nahrungsgrundlage entzogen. Ich sehe den Grund eher in der durch den Dammbau verminderten Wasserführung des Nils und der damit verbundenen lebensbedrohenden Qualität des Nilwassers. Früher gelangten praktisch keinerlei Schadstoffe in den Nil. Heute sind es die Abwässer der vielen neuen Industriebetriebe, die ungereinigt in den Strom gelangen. Dazu kommen Schadstoffe aus der Landwirtschaft, Düngemittel, die den Pflanzenwuchs über jedes natürliche Maß hinaus anregen, und Pflanzenschutzmittel. Die Lebensader unseres Landes wird so zur Kloake. Die empfindlichen Fische meiden das Mündungsgebiet des Nils. Welche von den beiden Erklärungen richtig ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht ist es eine Mischung von beiden. Sicher ist, dass der Bau des Dammes das Leben in Ägypten veränderte und dass diese Veränderungen sich keineswegs nur zum Guten auswirkten. Auch in der Landwirtschaft kam es zu immer neuen Schwierigkeiten. Da siehst du, Abdul. Über Nacht haben meine Tomatenpflanzen alle Kraft verloren. Das Kraut fällt in sich zusammen. Die Stängel sind schmierig und faulen. Deine Tomaten haben die Krautfäule. Krautfäule? Ist das auch so etwas, was wir eurem Staudamm verdanken? Ja und nein, Tarek. Das heißt nicht direkt. Verstehe ich nicht. Sieh mal. Früher war euer Land nur 4 bis 5 Monate im Jahr feucht und fruchtbar. Die anderen Monate trocknete es aus. Ich weiß. Ja, und die trockene Hitze tötet alles Leben ab. Auch das der Keime, die Krautfäule bei den Tomaten hervorrufen. Wenn die Krankheit schon einmal auftrat, so hatte sie doch keine Zeit, sich zu entfalten und zu verbreiten. Die abtötende Hitze trat dazwischen. Verstehst du, was ich meine? Nein. Naja, ist ja auch gleichgültig. Du musst jedenfalls deine Tomaten spritzen. Mit einem Sprühmittel, das du bei der Genossenschaft bekommst. Aber lass dir die Verwendung genau erklären. Schick deine Tochter Sheila hin. Sie hat lesen gelernt. Sheila kann nicht gehen, sie ist krank. Ja, dann musst du eben doch selbst hingehen. Salam alaikum, Tarek. Alaikum salam. Als der Landwirtschaftsberater an der Hütte Tareks vorbeikam, trat Ali aus der Tür und winkte ihm zu halten. Was gibt's denn, Ali? Abdul, meine Schwester Sheila ist krank. Ja, dein Vater sagte es. Ist es denn was Schlimmes? Ich weiß nicht, sie hat Leibschmerzen. Genauso hat es damals mit unserer Mutter angefangen. Und weil wir keinen Arzt hatten, ist es immer schlimmer geworden und sie starb. Ich werde dem Doktor sagen, dass er vorbeikommen soll. Ich danke dir, Abdul. Abdul erzählte dem Arzt, was er selbst wusste, und das war nicht viel. Er war deshalb nicht wenig überrascht, als der Arzt erklärte, sie hat die Bilharziose. Das wissen Sie so genau, Doktor? Das ist so gut wie sicher. Ich hatte schon mehrere Fälle. Auf einmal ist sie wieder da, die Krankheit. Dabei hielten wir sie schon für ausgerottet. Aber ich sehe ihn an, dass Sie gar nicht wissen, um was es sich da handelt. So ist es, Doktor. Eine Wurmkrankheit. Würmer setzen sich in den Blutgefäßen der menschlichen Bauchhöhle fest und zerstören sie. Zwischenträger ist eine Wasserschnecke. Sie überträgt die Würmer, wenn die Bauern barfuß ihre Felder bestellen. Bis jetzt hatten wir die Krankheit halbwegs unter Kontrolle. Durch ein vorbeugendes Medikament brachten wir die Würmer im menschlichen Körper zum Absterben. Die Gefahr bestand hier nur wenige Monate im Jahr. Während der Trockenzeit gibt es keine Wasserschnecken. Aber nun haben wir immer Wasser. Dank diesem verdammten Stausee. Doktor, heißt das? Ich werde Sheila helfen können. Mit einem starken Antibiotikum. Aber das kann sie nur für kurze Zeit vertragen. Tja, auf die Dauer wird sich die Forschung etwas Neues einfallen lassen müssen. Das heißt, wir stehen wieder dort, wo wir vor Jahren standen. Inzwischen ist die Gefahr wieder gebannt. Eine deutsche Arzneimittelfirma hat ein neues Medikament entwickelt, das sicher hilft, ohne den Organismus übermäßig zu belasten. Nun könnte man aus dem bisher Gesagten entnehmen, dass der Aswan-Staudamm keinerlei oder nur wenig nennenswerten Nutzen gebracht hätte, dass man den Bau des Dammes als eine fantastische Fehlplanung bezeichnen müsste. Doch das wäre falsch. Dafür zwei Beispiele. 1972 blieb die Flutwelle des Nils aus. Es fiel kein Tropfen Regen im Stromgebiet. Das hätte früher zum Verlust der gesamten ägyptischen Ernte geführt und damit zu einer Hungerkatastrophe, wie wir sie ja in den anderen Randgebieten der Sahara tatsächlich erlebt haben. In Ägypten aber rettete das aus dem Stausee abgegebene Wasser wenigstens die Reis- und Baumwollernte. Anfang des Jahres 1974 war es dann genau umgekehrt. Die englische Nachrichtenagentur Reuters meldete: Eine der schlimmsten Überschwemmungskatastrophen in Ägypten seit 20 Jahren ist durch den Aswan-Staudamm am Nil-Oberlauf wesentlich gemildert worden. Bei den Überschwemmungen sind 15 Menschen ums Leben gekommen, 15.000 wurden obdachlos. Da es in Südägypten nur während weniger Wochen jährlich regnet, sind in diesem Gebiet nur unzulängliche Maßnahmen gegen Überflutungen getroffen. Durch den Aswan-Staudamm wurden die Fluten jedoch weitgehend aufgefangen. Die bislang letzte Sorge, die der Stausee den Ägyptern bereitet, mutet zunächst fast idyllisch an. Sehen Sie, wie sich die Bucht verändert hat? Mhm. Schön, diese blühenden... Wie heißen die Pflanzen? Wasserhyazinthen. Ah ja, ich kenne sie aus den Sümpfen im Sudan. Da kommen sie auch her. Ja, möglich, dass diese schön blühenden Pflanzen einmal zur tödlichen Gefahr für den Stausee werden. Ein Problem sind sie schon heute. Und wieso? Die Keime und Samen dieses Unkrautes wurden früher ins Meer gespült. Man hat sie gar nicht wahrgenommen. Heute bleiben sie im Stausee, gedeihen, überwuchern die stillen Buchten. Aber doch nur dort, nicht in größeren Tiefen. Ja, aber die Buchten brauchen wir als Laichplätze für die Fische. Der Stausee sollte ja eines der größten und reichsten Fischgewässer der Welt werden. Gut, dann wird sich eben diese eine Hoffnung nicht erfüllen. Und eine weitere auch nicht. Der See sollte eine Touristenattraktion werden. Wenn sich aber ein Uferstreifen von faulenden Pflanzenresten bildet, dann kann sich ja niemand erholen. Diesem Übel muss man doch beikommen können. Mit chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln. Aber Sie wissen ja, der Nil ist schon heute mit allen möglichen chemischen Stoffen überlastet. Wer weiß, wie sich solche Unkrautbekämpfungsmittel auswirken. Der Aswan-Staudamm. Fluch oder Segen? Das offizielle Ägypten gibt sich zuversichtlich. Dr. Mustafa Hafez, der in der Regierung für die Wasserwirtschaft Ägyptens zuständig ist, sagt: Sicher ist, dass die Vorteile des Staudamms die Nachteile bei weitem aufwiegen. Die schädlichen Nebenwirkungen können, wenn sie erst einmal erkannt sind, auch behoben werden. Aber das erfordert Zeit und Geld und Sicherheit und Ruhe. Damit schließt sich der Kreis unserer Betrachtungen. Wenn sich der noch immer schwebende Konflikt im Nahen Osten in einen sicheren, dauerhaften Frieden verwandelt, dann hat Ägypten die Ruhe und vor allem auch die Mittel, die bisher in die Rüstung flossen. Es wird oft behauptet, dass allein die militärische Sicherung des durch Luftangriffe sehr verletzlichen Staudamms mehr Kosten verschlungen hat als der gesamte Dammbau. Damit bewahrheitet sich einmal mehr die so oft verkündete und so selten beherzigte Tatsache: Die Menschheit kann ihre großen Zukunftsprobleme nur dann lösen, wenn sie die Spannungen in der Welt überwindet. Der Aswan-Damm. Segen und Fluch eines Wunderwerks. Das war ein Hörspiel der Reihe Heimat und Welt.